Ja, also der Vortrag ist überschrieben mit Wieder den Bann zur Dialektik der Naturgeschichte bei Marx und Adorno. Und ich würde aber gern beginnen, obwohl das in den letzten Vorträgen wahrscheinlich schon gelaufen ist, mit ein paar grundsätzlichen Klärungen, Worten zu dem Geschichtsbegriff, den ich hier zugrunde lege. Also das ist vielleicht nicht ganz glücklich, weil es könnte sein, dass ich einiges wiederhole von dem, was schon gesagt wurde. Vielleicht widerspreche ich auch einigen, aber scheint mir wichtig. Es ist auch vielleicht ein bisschen ungünstig, weil das Geschichtsverständnis, was ich zugrunde lege, sich sehr eng schon anlehnt oder eigentlich wirklich auf das Geschichtsverständnis von Marx und Adorno, um das es dann auch gehen soll, rekurriert. Das heißt, so ein bisschen ist es ein Zirkel, also ich setze den Geschichtsbegriff schon so ein bisschen voraus, aber vielleicht lässt sich dieser hermeneutische Zirkel, will ich mal sagen, dann auch in der Diskussion einfach aufbrechen, wenn das nicht ganz plausibel ist. Also ich beginne mit ganz so ein paar grundlegenden Worten eben zum Geschichtsbegriff. Dann werde ich zum Begriff der Natur und auch zur Frage des Naturalismus bei Marx und Adorno etwas sagen und dann eben schließlich auch zum Begriff und zur Idee der Naturgeschichte. Also so in diesen drei Teilen, die Überschriften sind auch zwischen diese Zitate gestreut, also müsste auch gut orientierend sein. Ja, also zunächst zu einigen Grundlinien eines bzw. meines Verständnisses von Geschichte. Wie gesagt, was ich mir auch selbst nur in Anschluss an Marx und Adorno und auch an Benjamin so erarbeitet habe. Gewöhnlich wird dieses Verständnis materialistische Geschichtsauffassung oder auch historischer Materialismus genannt. Ein Name, der erst bei Engels programmatisch auftauchte. Und mir scheinen diese Bezeichnungen aber ganz angemessen, nicht nur, weil sie die Spezifik dieser Geschichtsauffassung auf den Punkt bringen, sondern vor allem auch, weil sie von vornherein anzeigen, dass diese Spezifik nicht alternativlos ist und dass sie sich auch besonderen Diskurszusammenhängen bzw. Traditionen verdankt, während sie andere ausschließt. Und dass sie selbst eben aus politischen und auch theoretischen Auseinandersetzungen hervorgegangen ist. Marx und Engels entwickeln ihre materialistische Geschichtsauffassung bekanntlich in Auseinandersetzung insbesondere mit der idealistischen Geschichtsauffassung Hegels sowie der Junghegelianer, insbesondere Bruno Bauer und Max Stirner, sodann mit dem in ihren Augen unhistorischen Materialismus Feuerbachs, aber auch mit den teilweise bereits ökonomisch argumentierenden Fortschrittstheorien der französischen und schottischen Aufklärung sowie dem utopischen Frühsozialismus. In der negativen Dialektik findet sich ein pointiertes Zitat Adornos, und das ist auch das erste Zitat, was ihr auf dem Handout findet. Marx hatte den historischen Materialismus gegen den vulgär-metaphysischen pointiert. Damit zog er ihn in die philosophische Problematik hinein. Materialismus ist seitdem keine durch Entschluss zu beziehende Gegenposition mehr, sondern der Inbegriff der Kritik am Idealismus und an der Realität, für welche der Idealismus votiert, indem er sie verzerrt. Ich ergänze, dass das bis heute gilt, also oder heute immer noch oder heute wieder. Aber was sind nun die Grundlinien der materialistischen Geschichtsauffassung? In einem allgemeinen oder weiten Sinne kann Geschichte auch dieser Auffassung zufolge verstanden werden als eine Gesamtheit von Prozessen des Entstehens, des Werdens bzw. der Entwicklung und auch des Vergehens, die Gesellschaft, Kultur, Natur in ihrer Eigenständigkeit oder Eigenart und in ihren Wechselwirkungen umfasst. Zudem geht sie aus von der grundsätzlichen geschichtlichen Bewegtheit alles Seins. Das heißt, sie teilt das Grundprinzip der Dialektik, das Zitat, was jetzt nicht auf dem Handout ist, weil es zu kurz ist, dass alles, was ist, eigentlich als Bewegtes und als Werdendes zu begreifen ist. In einem engeren Sinn allerdings meint Geschichte diese Gesamtheit, sofern sie auf Handlungen bzw. Aktivitäten von Menschen zurückgeht, die selbstverständlich immer schon sozial vermittelt sind. Wesentlich ist zudem, dass Geschichte sowohl im weiten wie auch im engeren Sinne konstitutiv auf ein entsprechendes Denken und Darstellen dieser Prozesse, das heißt auf eine spezifische Auswahl von Geschehnissen, Ereignissen, Handlungen, Resultaten und ihrer Verbindung angewiesen ist. Bestimmte Ereignisse, Handlungen, Bewegungen etc. müssen erinnert und in einen Zusammenhang gebracht werden. In einen Zusammenhang, der selbst nicht einfach gegeben bzw. sinnlich wahrnehmbar oder beobachtbar ist und der deshalb zwar nicht beliebig, aber verschieden aussehen kann. Es klingt trivial, aber in meinen Augen ist es nicht trivial und es wird häufig vergessen. Traditionell wird dieser Zusammenhang hergestellt im Rahmen kleiner oder großer Erzählungen, also narrativ. Entweder in chronologischer Reihenfolge, also zunächst X, dann Y bis schließlich Z. Oder kausal verbunden nach dem Schema zunächst X, was Y bedingte, was wiederum Ursache war für Z. Oder teleologisch nach dem Muster, um Z zu verwirklichen, mussten zunächst X und Y realisiert werden. Einige Kritikerinnen allerdings wenden sich entschieden von diesem Paradigma der Kontinuität, Linearität oder Teleologie ab, weil sie selbst problematisch sind. Sie sind problematisch vor allem, insofern sie ein Kontinuitäts- oder sogar Fortschrittsdenken fortschreiben oder stützen, was selbst wiederum integriert ist in eine oder die Geschichte der Sieger. Ein solches allgemeines Kontinuitätsparadigma der Geschichte verdeckt KritikerInnen zufolge sowohl die Brüche und Abbrüche als auch die verhinderten Aufbrüche, die gescheiterten Hoffnungen, unterdrückten Leiden oder vergessenen Namen. Adorno und Benjamin beispielsweise suchen deshalb nach alternativen Möglichkeiten historischen Denkens und Darstellens. Bei Benjamin lassen sich zahlreiche und ausgefeilte Überlegungen dazu, vor allem im Kontext des Passagenwerkes und der Reflexion über den Begriff der Geschichte, finden. Wichtige Lösungen, die er für das Darstellungsproblem vorschlägt, sind Montage bzw. Konstellation und dialektische Bilder. Aber auch wenn man den ersten Band des Kapital unter diesem Blickwinkel anschaut, lässt sich meines Erachtens sehen, dass sich diese Darstellungstechniken schon bei Marx finden, dass er also Vorbild gewesen sein könnte. Doch ob linear, narrative oder konstellative Darstellung, konstitutiv ist der Doppelsinn oder besser die Dialektik, nämlich die von Geschichte als res gestae, also als die Taten, die geschehenen Dinge, und Historia rerum gestarum, also die Kunde von diesen geschehenen Taten, Dingen. Bekannt ist dieser Doppelsinn bereits seit Cicero, und auch Hegel erinnert gleich zu Beginn seiner Einleitung in die Vorlesung zur Philosophie der Weltgeschichte daran. Bevor er betont, dass die Philosophie im Gegensatz zu anderen Weisen der Geschichtsschreibung von der einfachen Idee der Vernunft ausgeht und also auch nur die Bewegungen des Geistes oder der Welt oder des Weltgeistes darstellt, in denen die Vernunft sich als wirklich zeigt, beziehungsweise in denen der Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit sich zeigt. Geschichte in diesem Sinne gibt es nicht ohne Erinnerung und Gedächtnis. Sie beruht aber nicht auf individuellen, sondern auf kollektiven Erinnerungen oder kollektivem Gedächtnis. Geschichte ist mithin auch im Sinne des geschichtlichen Denkens bzw. Erinnerns immer eine soziale bzw. kollektive Praxis bzw. das Ergebnis einer sozialen Praxis. Und sofern soziale oder kollektive Praxis immer zeitlich und räumlich und sozial konkret, also eine gegenwärtige Praxis, in einem Hier und Jetzt ist, ist klar, dass geschichtliches Denken immer von einer konkreten Gegenwart aus Vergangenes erinnert oder Zukünftiges entwirft, beziehungsweise Kommendes erwartet, befürchtet, erhofft. Das bedeutet auch, dass überhaupt nur in je konkreten Gegenwarten entweder das Bedürfnis nach Historie oder nach ihrer Umschreibung oder auch ein Überdruss an Historie oder Ignoranz ihr gegenüber entstehen kann. Ich denke, gerade in einer Reihe, die nach der Notwendigkeit von Geschichtsphilosophie für Gesellschaftskritik fragt und sich Interventionen zur oder auch gegen Geschichtslosigkeit vornimmt, müsste dies ausführlicher reflektiert und diskutiert werden. Also die Frage gestellt werden, wozu eigentlich Historie und was für eine? Also hinter dieser Frage muss man, glaube ich, nochmal zurücktreten, um eben zu fragen, ob überhaupt. Weil diese Frage, welche Rolle, ja schon die Antwort vorgibt, zumindest, dass Geschichte relevant ist. Doch zurück zum roten Faden. Mit diesen ersten begrifflichen Klärungen ist noch nichts darüber gesagt, was ein historischer Materialismus im Anschluss an Marx als Materialität der Geschichte ansieht, was also für ihn Gegenstand der Geschichtsbetrachtung ist. Diese Frage ist selbstredend zentral, allerdings in der Tradition und Rezeption der materialistischen Geschichtsauffassung auch umstritten. Wesentliche Antworten finden sich bereits im Frühwerk von Marx. Prominent wiederum insbesondere in den Fragmenten zur deutschen Ideologie, also im Kontext seiner Auseinandersetzung mit der von ihm als deutsche Ideologie kritisierten idealistischen Geschichtsauffassung der Junghegelianer Stirner, Bauer, Feuerbach. Diesen Fragmenten zufolge ist Gegenstand historisch-materialistischer Darstellungen in theoretischer wie auch praktisch-politischer Absicht ganz allgemein die konkrete, soziale, das heißt immer auch kollektive Praxis. Genauer geht es Marx und Engels im Gegensatz zu Hegel und den Junghegelianern insbesondere darum, den Menschen als Akteur geschichtlichen Geschehens zu begreifen und nicht etwa abstrakte Ideen oder Ideale zur Grundlage der Geschichtsbetrachtung und Darstellung zu machen. Das heißt, den Menschen als lebendiges, tätiges Wesen, als sein Leben führendes und dabei auch seine Lebensmittel produzierendes und reproduzierendes Wesen. Genauso lässt sich in meinen Augen auch die bekannte Schlüsselstelle aus der Heiligen Familie verstehen, in der gesagt wird, wer eigentlich als Träger der Geschichte in Frage kommt. Und das ist das jetzt das Zitat 2, was, glaube ich, auch hier bei einem der Vorträge schon erinnert wurde. Von Marx jetzt: Die Geschichte tut nichts, sie besitzt keinen ungeheuren Reichtum, sie kämpft keine Kämpfe. Es ist vielmehr der Mensch, der wirkliche, lebendige Mensch, der das alles tut, besitzt und kämpft. Es ist nicht etwa die Geschichte, die den Menschen zum Mittel braucht, um ihre, als ob sie eine aparte Person wäre, Zwecke durchzuarbeiten, sondern sie ist nichts als die Tätigkeit des seine Zwecke verfolgenden Menschen. Ganz in diesem Sinne wird auch in der deutschen Ideologie betont, dass die umfassende, positive historische Wissenschaft genau dort beginnen soll, wo die Spekulation aufhört. Bei den tätigen Menschen, deren wirklichem Leben und bei empirisch feststellbaren Entwicklungsprozessen und ihren Bedingungen. Etwa zeitgleich erläutert Marx die von ihm entwickelte Gesellschafts- und Geschichtsauffassung in einem bekannten Brief an den russischen Publizisten Pavel Annenkov, also aus dem Dezember 1846, differenziert und aufschlussreich wie folgt. Das ist jetzt das dritte Zitat. Was ist die Gesellschaft, welches immer auch ihre Form sei, das Produkt des wechselseitigen Handelns der Menschen? Steht es den Menschen frei, diese oder jene Gesellschaftsform zu wählen? Keineswegs. Setzen sie einen bestimmten Entwicklungsstand der Produktivkräfte der Menschen voraus und sie erhalten eine bestimmte Form des Verkehrs und der Konsumtion. Setzen Sie bestimmte Stufen der Entwicklung der Produktion, des Verkehrs und der Konsumtion voraus und Sie erhalten eine entsprechende soziale Ordnung, eine entsprechende Organisation der Familie, der Stände oder der Klassen, mit einem Wort eine entsprechende Gesellschaft, Société Civile. Setzen Sie eine solche Gesellschaft voraus und Sie erhalten eine entsprechende politische Ordnung, État politique, die nur der offizielle Ausdruck der Gesellschaft ist. Man braucht nicht hinzuzufügen, dass die Menschen ihre Produktivkräfte, die Basis ihrer ganzen Geschichte, nicht frei wählen. Denn jede Produktivkraft ist eine erworbene Kraft, das Produkt früherer Tätigkeit. Die Produktivkräfte sind also das Resultat der angewandten Energie der Menschen. Doch diese Energie selbst ist begrenzt durch die Umstände, in welchen die Menschen sich versetzt finden, durch die bereits erworbenen Produktivkräfte, durch die Gesellschaftsform, die vor ihnen da ist, die sie nicht schaffen, die das Produkt der vorhergehenden Generationen ist. Dank der einfachen Tatsache, dass jede neue Generation die von der alten Generation erworbenen Produktivkräfte vorfindet, die ihr als Rohmaterial für neue Produktionen dienen, entsteht ein Zusammenhang in der Geschichte der Menschen. Entsteht die Geschichte der Menschheit, die umso mehr Geschichte der Menschheit ist, je mehr die Produktivkräfte der Menschen und infolgedessen ihre gesellschaftlichen Beziehungen wachsen. Dieser Auszug ist auch deshalb besonders aufschlussreich, weil Marx hier so deutlich wie an wenigen anderen Stellen akzentuiert, dass in der materialistischen Geschichtsbetrachtung genau genommen Geschichte und Gesellschaft, also Gesellschaft als die situierte, aber wandelbare soziale Praxis, zusammenfallen. Sie beruht, also diese Geschichtsbetrachtung, beruht somit auf einem Verständnis und einer entsprechenden Redeweise, die sich erst im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts und mit Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft etablieren konnte. Von Geschichte war ab dieser Zeit nicht mehr nur die Rede im Sinne einer Geschichte von etwas, zum Beispiel einer Dynastie oder eines Zweiges der Kultur, eines Handwerks oder einer Stadt, sondern Geschichte selbst wird zum Subjekt, und zwar im Singular. Also der Historiker Reinhard Koselleck hat das auch begriffsgeschichtlich sehr differenziert ausgearbeitet. Also nicht nur der Begriff der Geschichte ist in dieser Zeit zum Singular geworden und als Singular benutzbar geworden, auch der Begriff des Fortschritts, den es vorher auch immer nur in Plural gab. Also diese Vorstellung aber, dieser Singular, also von der Geschichte im Singular zu denken und zu sprechen, diese Vorstellung widerspricht sowohl dem Bild von der Geschichte als einem leeren Kontinuum, gleichmäßig fließender Zeit, aber genau genommen auch der Vorstellung eines irgendwie übergreifenden Stroms der Geschichte, der sich in diesem Kontinuum der Zeit dahinwälzt und in dem wiederum Gesellschaften oder Menschen stehen oder schwimmen. Vielmehr kann Geschichte selbst von nun an vorgestellt werden als ein Entwicklungsprozess der Gesellschaft im Ganzen oder technischer ausgedrückt als ein ineinander struktureller und entwicklungsdynamischer Momente und als Menschenwerk. Eine weitere, weitaus bekanntere und kürzere Stelle, die diese Vorstellung von Geschichte als sozialer Praxis zum Ausdruck bringt, findet sich zu Beginn des 18. Brumaire, wo Marx schreibt, Zitat 4 ist das jetzt, aber das ist ohnehin auch ein sehr bekanntes Zitat. Die Geschichte, die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Nimmt man diese Bestimmung von Gesellschaft und Geschichte als Praxis unter vorgegebenen, aber selbst auch reproduzierten, also gestaltbaren Bedingungen ernst, so lassen sich analytisch folgende wichtige Momente oder anschaulicher gesprochen Ebenen der Materialität unterscheiden, die in einer materialistischen Geschichtsbetrachtung, die zugleich eine Theorie der Entwicklung der Gesellschaft als Praxis ist, zusammengedacht werden. Erstens haben wir da Tätigkeiten überhaupt, beziehungsweise Praktiken. Es können spontane, ritualisierte, gewohnheitsmäßige sein. Zweitens individuelle oder kollektive Akteure, also als zusammen oder einzeln denkende, zweckeverfolgende, lebendige Körper. Drittens verschiedenste Artefakte von Geräten des Alltags, Werkzeugen, Maschinen, Gebäuden bis zu sogenannten hochkulturellen Erzeugnissen, Kunstwerken, Gesetzestexten etc. Und auch Sprache gehört Marx zufolge dazu. Und viertens haben wir dann soziale Strukturen, Zusammenhänge, Verhältnisse, zum Beispiel Verkehrsformen als Formen des Austauschs unter bestimmten Bedingungen, anonyme Strukturen der Herrschaft und des Zwangs etc. Also Strukturen und Verhältnisse, die wirkmächtig sind, deren Auswirkungen also sinnlich wahrnehmbar sind, jedoch ohne dass sie selbst sinnlich wahrnehmbar sind. Also diese Zusammenhänge müssen entdeckt werden. Müssen hergestellt, konstruiert, rekonstruiert werden. Sie liegen nicht einfach an der Oberfläche. Aber um Geschichte dergestalt differenziert und konsequent als Praxis vorstellen zu können, genügt es nicht, sie retrospektiv in Rückschau als Ergebnis menschlichen Handelns zu begreifen. Vielmehr müssen je gegenwärtige Subjekte sie auch als Praxis erfahren und das heißt bewegen, gestalten können. Geschichte als Praxis zu verstehen, impliziert in diesem Sinne immer auch Handlungserfahrung, also die Erfahrung, irgendwie Akteur zu sein oder Selbstermächtigungserfahrung. Das heißt auch, nur wenn sich eine Interpretation der Geschichte und eine verändernde Praxis verbinden und wenn eine Interpretation sogar zur Veränderung nötigt, entstehen Gestaltungen oder Bewegungen, die in diesem Sinne geschichtlich genannt werden können. Das spricht die 11. Feuerbach-These aus. Ja, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Nur sagt die eben auch aus, nur interpretieren genügt nicht. Verändern gehört dazu, aber nur verändern genügt auch nicht. Dem entspricht auch die Verwendung von Vorgeschichte in der deutschen Ideologie. Also dieses Terminus. Und dem korrespondiert auch Marx' Bestimmung des Kommunismus. Kommunismus ist für ihn bekanntlich kein zukünftiger Zustand oder gar eine Utopie. Vielmehr bezeichnet Marx schon in den Fragmenten zur deutschen Ideologie den Kommunismus als eine wirkliche Bewegung. Als Bewegung überwindet er bisherige Produktions- und Verkehrsverhältnisse, indem er sie, das finden Sie in Zitat 6 oder findet ihr in Zitat 6, mit Bewusstsein als Geschöpfe der bisherigen Menschen behandelt, ihrer Naturwüchsigkeit entkleidet und der Macht der vereinigten Individuen unterwirft. Und wie dieses Zitat nun auch zeigt, schon in Fragmenten zur deutschen Ideologie ist die Rede von Naturwüchsigkeit, zudem von Natur und Naturgesetzen, Begriffe, die auch in Marx' Arbeiten zur Kritik der politischen Ökonomie, das heißt im Rahmen der ökonomischen Analyse der bürgerlichen Gesellschaft bzw. der kapitalistischen Gesellschaftsformation und Produktionsweise ab Ende der 1850er Jahre zentral sind. Damit komme ich zu den Verständnissen von Natur und auch Naturgeschichte von Marx und Adorno oder leite dazu über. Vorwegnehmend möchte ich aber anmerken, dass mit der Konzentration von Marx auf eine Kritik der politischen Ökonomie nach dem sogenannten Frühwerk in meinen Augen kein Bruch einhergeht, dass es sich zwar um eine Verlagerung oder Konzentration des Interesses handelt, nicht aber um eine Reduktion auf Ökonomie oder gar einen Ökonomismus. Also ich betone das, weil es hier auch andere Lesarten gibt, wie alle wissen, also das heißt eigentlich Regalmeter an Forschungsliteratur mit sehr verschiedenen Standpunkten dazu. Nach meinem Verständnis steht das Projekt Kritik der politischen Ökonomie also nicht im Widerspruch zur geschichtlich-gesellschaftlich-materialistischen Sicht ab 1845, sondern im Gegenteil. Es setzt die materialistische Idee eines übergreifenden, praktisch-strukturellen Entwicklungszusammenhangs voraus. Denn es ist diese Idee, die den Gegensatz zwischen Struktur bzw. Strukturdeterminismus und autonomer Handlung aufzuheben, sowie Notwendigkeit und Freiheit zu vermitteln vermag. Und es ist diese Idee, die ermöglicht, das Bestehende sowohl in seinem Sein als auch in seinen Möglichkeiten, also Potenzialen, begreifen und kritisieren zu können. Genau das versucht Marx im Kapital zu leisten. Deshalb analysiert er hier einerseits mit wissenschaftlichem Anspruch strukturell angelegte Entwicklungstendenzen und nennt sie auch Gesetze. Andererseits lässt er einen gewissen Negativismus dominieren und bringt so detailliert den skandalösen, empörenden Widergeist des Bestehenden zum Ausdruck. Mit dem Effekt, dass eigentlich nichts anderes gefolgert werden kann, als dass die Verhältnisse umgestürzt werden sollen, die seine Ursachen sind. Dass diese beiden Motive, also wissenschaftliche Analyse sowie Erklärung und theoretische wie praktische Kritik, nicht ganz leicht zu vereinbaren sind, ist bekannt. Die Schwierigkeit spiegelt sich in meinen Augen auch in einer grundlegenden Spannung zwischen zwei Verwendungsweisen bzw. Stoßrichtungen des Naturbegriffs, sowohl bei Marx als auch bei Adorno. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, nämlich Natur zwischen Naturalismus oder affirmativen Naturalismus und Naturalismuskritik. Bei Marx wie auch Adorno finden sich immer wieder teils naturalistische, teils auch ökologisch anmutende Hinweise auf den Menschen als unumgänglich physischem Wesen oder Naturwesen, das darauf angewiesen ist, mit der sogenannten äußeren Natur zu interagieren und das außerdem selbst gewissen naturbedingten Bedürfnissen und Trieben sowie den Grenzen seiner Kräfte unterworfen ist. Prominent ist etwa die Rede vom Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur, die sich sowohl bei Marx als auch bei Adorno findet. Ich komme gleich noch dazu. Beide betonen zudem immer wieder, dass Ausbeutung, Abschöpfung, Landnahme des Menschen und überhaupt der belebten Natur unüberschreitbare Grenzen hat. Adorno betont außerdem häufiger und deutlicher als Marx, dass das sozial bedingte physisch-psychische Leiden bzw. dessen Abschaffung sowohl Ausgangspunkt wie normative Richtschnur seiner materialistischen Dialektik und überhaupt jeder kritischen Theorie ist. Ohnehin nimmt er in seiner Philosophie als auch in seiner Erkenntnistheorie, seiner Ethik, seiner Ästhetik etc. den Menschen als leiblich, sinnlich, geistige Ganzheit in Betracht und versucht damit, die üblichen abstrakten, reduktionistischen Dualismen wie Empfindung, Denken, Körper, Geist etc. zu überwinden. An vielen Hinweisen auf den Menschen als Naturwesen und auf seine Wechselwirkung mit äußerer Natur zeigen sich auch allgemeine Verständnisse von Natur als dem Menschen gegenüber eigenständigen, ihm vorgegebenen. Natur in diesem Sinne umfasst Strukturen, Prozesse, Phänomene, die das Prinzip ihrer Veränderung oder ihres Bestands in sich selbst haben, die nicht von Menschen gemacht oder gesteuert werden können und denen Menschen selbst unterworfen oder auch ausgeliefert sind. Einige dieser Strukturen erscheinen in ihrer Gesetzlichkeit notwendig und deshalb in geist- oder bewusstseinstheoretischer Hinsicht blind. In diesem Sinne impliziert Natur selbst ein Prinzip der Notwendigkeit oder der Herrschaft und bedeutet für den Menschen philosophisch ausgedrückt Heteronomie, also Fremdbestimmung. Der Mensch muss Natur in diesem Sinne immer auch zu beherrschen versuchen. Wobei er allerdings immer etwas ausgeschlossen lassen, wobei immer etwas ausgeschlossen bleibt oder bleiben soll, was sich der vollkommenen Beherrschbarkeit entzieht, also nicht identisches in der Sprache Adornos. Auch Marx spricht im Kapital von Natur als Naturstoff oder als materielles Substrat, das ohne Zutun des Menschen vorhanden ist und von dessen Vorhandensein eher abhängig bleibt. In diesem Zusammenhang findet sich die Rede von der Gebrauchswerte schöpfenden Arbeit als Stoffwechsel bzw. tätiger Vermittlung, das heißt als Existenzbedingung des Menschen. Diese Existenzbedingung oder Notwendigkeit oder Heteronomie bleibt, solange Menschen existieren. Allerdings dient sie zugleich auch zur Begründung gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse, die selbst nicht notwendig sind. Das etwa bringt ein berühmtes und in mehrfacher Hinsicht aufschlussreiches Zitat von Marx in der Kritik des Godesberger Programms zum Ausdruck, in dem es heißt, das ist Zitat 7 auf dem Handout, die Arbeit ist nicht die Quelle alles Reichtums. Die Natur ist ebenso die Quelle der Gebrauchswerte. Das ist die Naturgewalt. Der Gebrauchswerte als die Arbeit, die selbst nur die äußere Äußerung einer Naturkraft ist, der menschlichen Arbeitskraft. Gerade aus der Naturbedingtheit der Arbeit folgt, dass der Mensch, der kein anderes Eigentum besitzt als seine Arbeitskraft, in allen Gesellschafts- und Kulturzuständen der Sklave der anderen Menschen sein muss, die sich zu Eigentümern der gegenständlichen Arbeitsbedingungen gemacht haben. Zitat Ende. Also ich hatte jetzt geendet mit dem Zitat aus dem Godesberger Programm und die Pointe eben dieses Zitats, dass auf eine Naturnotwendigkeit dann eine gesellschaftliche Notwendigkeit aufgesetzt wird und mit der Naturnotwendigkeit legitimiert wird. Dieser Hinweis auf faktische, jedoch nicht notwendige soziale Herrschaft, die sich gleichsam parasitär einer Naturnotwendigkeit bedient und sich darüber auch zu legitimieren versuchen kann, ist aufschlussreich für einen zweiten, ganz anderen Umgang mit Naturalismus, beziehungsweise genauer für die Analyse und Ideologiekritik diverser Naturalisierungen, die sich bei Marx und Adorno ebenfalls finden. Diese Naturalismuskritik bezieht sich auf Theorien, Überzeugungen, aber auch Praktiken, in denen bestimmte sozial geteilte Überzeugungen oder Praktiken oder Verhältnisse entweder als selbstverständlich oder als unumgänglich oder als ungeworben reproduziert oder behauptet werden. Solche Naturalisierungen können im Zusammenhang sowohl diskursiver wie auch nicht diskursiver Praktiken stattfinden. Zu ihrer Rechtfertigung aber bedarf es, wenigstens in der bürgerlichen Gesellschaft, zumeist ausgefeilter ökonomischer oder juristischer oder soziologischer oder anderer Theorien. Ein bekanntes Beispiel für eine solche Naturalisierung, der sich die meisten von uns bis heute unterwerfen müssen, besteht darin, dass wir uns alle als Menschen in kapitalistischen Gesellschaften ganz selbstverständlich als lohnabhängige Arbeitnehmerinnen verstehen, das heißt unsere Arbeitskraft und Lebenszeit auf dem Markt feilbieten müssen und dass wir sie dabei, ob wir wollen oder nicht, nicht nur überhaupt zur Ware machen, sondern sie außerdem auf eine abstrakte Vergleichsgröße, abstrakte Arbeit, reduzieren müssen, die uns wiederum als quasi natürliche Eigenschaft erscheinen muss, weil sie uns vorgegeben ist, wie uns auch die Jobangebote, der Stundenlohn, die Länge eines normalen Arbeitstags überhaupt vorgegeben sind. In Klammer oder nebenbei, im digitalen Kapitalismus kommt noch dazu, dass wir nahezu oder tatsächlich 24 Stunden am Tag oder pro Tag als Prosumenten tätig sind. Das heißt einerseits Daten produzieren, die Waren sind, und andererseits Daten konsumieren, uns also alles in allem bestens verwerten lassen. Also viele von uns wissen das nicht, aber wir tun es alle. Aber zurück zum alten Arbeitsmarkt. Selbstverständlich oder natürlich erscheint uns das auch, weil wir wissen, dass wir ohne diesen Markt und die Möglichkeit, unsere Arbeitskraft zu verkaufen, nicht überleben können. Weil wir zudem in Schule, Ausbildung, Studium darauf vorbereitet werden, weil Versicherungs- und Rentensysteme darauf ausgerichtet sind, weil es den öffentlichen, politischen sowie auch wissenschaftlichen Diskurs prägt, etc. Die von uns nicht nur denkend, sondern real vollzogenen Abstraktionen, ihre Einübung und ihre theoretischen Legitimierungen gehören in diesem Sinne wesenhaft zur kapitalistischen Vergesellschaftung. Aber sie gehören nicht zum Menschen oder zur menschlichen Vergesellschaftung überhaupt. Theorien zu kritisieren, die das Gegenteil behaupten oder implizieren, ist das Motiv der Naturalismuskritik als Ideologiekritik. So viel zum affirmativen Naturalismus in den Ausführungen von Marx und Adorno selbst und ihrer Naturalismuskritik. Zwischen diesen beiden Argumentationslinien, ich hoffe, das ist deutlich geworden, besteht eine Spannung oder eine Dialektik, da bin ich noch nicht ganz sicher, die noch verkompliziert wird, weil es noch einen weiteren Schlüsselbegriff gibt, den der Naturwüchsigkeit, der ebenfalls einerseits affirmativ, andererseits ideologiekritisch verwendet wird. Gekennzeichnet werden damit durch Marx und Adorno allerdings von vornherein soziale, das heißt von Menschen gemachte oder reproduzierte Prozesse oder ihre Strukturen. Das sind einerseits solche, die wiederum verweisen auf die Abhängigkeit des Menschen von Natur und die insofern quasi gesellschaftlichen Naturgesetzen unterliegen. Marx zählt dazu zum Beispiel die Ausbildung und Entwicklung der Arbeitsteilung aufgrund physischer Merkmale wie Geschlecht oder auch Körperstärke oder gewisser Fähigkeiten oder aufgrund geografischer oder klimatischer Gegebenheiten. Auch die Aufteilung von Arbeiten in der Familie nennt er naturwüchsig oder in einem Familienbetrieb oder auch Gemeineigentum. Diese Strukturen wachsen gleichsam blind, aber sie können bestimmte nützliche Funktionen erfüllen und sie können sogar unumgehbar sein. In ideologiekritischer Absicht hingegen kennzeichnet Naturwüchsigkeit soziale Prozesse und Makrostrukturen, die ohne Notwendigkeit und dennoch ohne Bewusstsein, ohne bewusste Zwecksetzung oder gar Steuerung von den AkteurInnen reproduziert werden und die sie zudem gegebenenfalls noch anonym beherrschen und die gegebenenfalls widersinnig sind, insofern sie aufgrund ihrer Strukturlogik zerstörerisch sind. Beispiele für diese Naturwüchsigkeit sind der Verwertungsprozess des Kapitals, der Wachstumsimperativ, der kapitalistischen Produktionsweise, die Prinzipien der Kommodifizierung und Landnahme, die Fetischismen der Ware, des Geldes, des Kapitals etc. In diesem Zusammenhang nun also ist nicht mehr von einer sogenannten ersten Natur die Rede, sondern von einer zweiten, einer gesellschaftlichen Natur oder Kultur, die sich geschichtlich entwickelt hat und dialektisch zu begreifen ist. Unter den Begriff der zweiten Natur fallen unter anderem gesellschaftliche Institutionen, Konventionen und entsprechende habitualisierte Verhaltensweisen, auf die in Gesellschaft lebende Menschen angewiesen sind. Sie ermöglichen zum Beispiel, dass Menschen sich überhaupt zu Subjekten formieren, also einerseits unterwerfen, andererseits ermächtigen, dass sie Triebe unterdrücken oder sublimieren, dass sie kooperieren und so weiter. All diese Institutionen, Konventionen, Verhaltensweise, und das macht es so kompliziert, können Bedingungen von Freiheit sein, sofern sie der Subjektformierung dienen, Spontanität ermöglichen, Räume der Umgestaltung lassen etc. Ebenso können sie aber Hinderungsgründe sein, sofern mit ihnen Zwänge verbunden sind, sofern sie einschränkend oder zerstörerisch wirken und sofern sie unabänderlich erscheinen. Es ist insbesondere die damit angedeutete Frage nach der Unterscheidung oder besser Dialektik aus Ermöglichung und Verhinderung, die das naturgeschichtliche Deutungsprogramm leitet, das Adorno im zweiten Modell der negativen Dialektik im Anschluss an den späten Marx exponiert. Und damit komme ich zum abschließenden Punkt der Naturgeschichte als Deutungsprogramm und als Diagnose. Im Rahmen dieses Programms kommt nicht ausschließlich, aber hauptsächlich der ideologiekritische Aspekt des Naturalismus bzw. Naturbegriffs zum Tragen. Vordergründig geht es Adorno in diesem Zusammenhang um die Deutung sozialer Praktiken, also zweite Natur. Das heißt, als naturgeschichtlich deutet Adorno Prozesse oder Phänomene, die von Menschen gemacht sind, die aber naturwüchsig im Sinne blind, überwältigend, eigendynamisch erscheinen. Zugleich betont er auch, dass zweite Natur mit erster Natur vermittelt bleibt, die nicht vollständig unterworfen werden kann, selbst wenn es so erscheint. Insgesamt geht es Adorno in seiner Naturgeschichtskonzeption, die er eben, wie schon gesagt, explizit im Anschluss an Marx entwickelt, aber auch an Lukács und Benjamin vor allem, in ihr geht es darum, vertraute Dualismen, etwa die von Determinismus und Freiheit oder von Statik und Dynamik, dialektisch aufzuheben. Dabei scheint es auch eine Differenz zwischen dem marxischen Verständnis von Naturgeschichte im Kapital und dem Adornos zu geben. Im Kapital bezieht sich die Rede von Naturgesetzlichkeit oder auch Naturgeschichte ausschließlich bzw. hauptsächlich auf die Naturgesetze der kapitalistischen Produktion oder das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft. Deren Herrschaft außerhalb dieser Gesellschaftsformation oder gar zu allen Zeiten und an allen Orten Marx explizit leugnet. Adorno seinerseits bestimmt die gesamte überlieferte Geschichte der Menschheit als naturgeschichtlich, insofern er sie als Herrschaftszusammenhang versteht. Wichtig ist aber auch da zu beachten, es geht ihm letztlich nicht nur um den Aufweis kontinuierlicher Herrschaft, sondern es geht ihm um die Rettung des Besonderen und damit gerade auch um das Ergründen und Herausarbeiten gegebener, aber verpasster Möglichkeiten der Befreiung. Deshalb stellt er das konkrete Einzelne, das können Werke der Kunst, der Philosophie oder Ereignisse oder auch Situationen sein, ins Zentrum, um daran aufzuweisen oder zu begreifen, was geschichtlich, was naturhaft ist. Genauer formuliert er das Programm der Naturgeschichte bereits 1932 wie folgt. Das ist das achte Zitat auf dem Handout. Am Gedanken wäre es, alle Natur und was immer als solche sich installiert, als Geschichte zu sehen und alle Geschichte als Natur. Das geschichtliche Sein in seiner äußeren geschichtlichen Bestimmtheit, da, wo es am geschichtlichsten ist, selbst als ein naturhaftes Sein begreifen. Oder die Natur, da, wo sie als Natur scheinbar am tiefsten in sich verharrt, begreifen als ein geschichtliches Sein. Bei aller Rätselhaftigkeit dieser Worte scheint mir eins auf der Hand zu liegen, dass solche Deutungsprozesse Adorno zufolge niemals abgeschlossen sind, sondern wiederholt werden müssen, da sie und auch sie von je geschichtlich konkreten Erfahrungen abhängen. In diesem Sinne jedenfalls formuliert Adorno unter Hinweis auf die bzw. seine gegenwärtige Erfahrung im zweiten Modell der negativen Dialektik folgenden Ausgangspunkt und dialektisch betrachtet auch zugleich Ergebnis naturgeschichtlicher Deutung. Zitat 9. Die Objektivität des geschichtlichen Lebens ist die von Naturgeschichte. Marx hat das gegen Hegel erkannt, und zwar im strengen im Zusammenhang mit dem über die Köpfe der Subjekte sich realisierenden Allgemeinen. Von Anbeginn macht Adorno also klar, dass diese Deutung von gegenwärtigen Erfahrungen ausgeht und dass nur angesichts dieser Erfahrung der Vormacht eines Objektiven einerseits und einer subjektiven Ohnmacht andererseits der Hegelsche objektive und schließlich absolute Geist, aber auch das ohne Bewusstsein der Menschen sich durchsetzende marxische Wertgesetz evidenter ist als die aufbereiteten Fakten des positivistischen Wissenschaftsbetriebs. Und deshalb auch macht der Hegel zum Vorwurf, diese Übermacht-Ohnmacht-Dialektik als invariant gedacht zu haben, nicht als veränderbar oder aufhebbar. Während er es als Verdienst von Marx hervorhebt, auf deren Aufhebbarkeit zu beharren. Überhaupt kritisiert er in seinem zweiten Modell Hegel mit Marx und referiert sowie teilt folgende Einsichten von Marx. Erstens, Marx spreche mit Naturgesetzlichkeit bzw. Naturgesetz das Wertgesetz an, das die kapitalistische Produktionsweise wesenhaft bestimmt, womit verbunden sind unter anderem die Notwendigkeit einer Verwertung des Werts und eine Tendenz zu beständig erweiterter Akkumulation. Zweitens, zugleich sei diese Naturgesetzlichkeit Marx zufolge auch Schein, denn sie beherrscht eben nur die kapitalistische Vergesellschaftung. Naturhaft ist jenes Gesetz wegen des Charakters seiner Unvermeidlichkeit unter den herrschenden Verhältnissen der Produktion, so schreibt Adorno. Aufgrund seiner Analyse dieser Bedingtheit also kann Marx den Schein der Naturgesetzlichkeit entlarven und sie als Ideologie und Mystifikation kritisieren. Die Kritik der Naturgesetzlichkeit als Ideologie kennzeichne entsprechende Theorien oder Rechtfertigungen als wahr und falsch zugleich. Sie benennen also solche Theorien eine Notwendigkeit, die unter gegenwärtigen Verhältnissen unaufhebbar ist. Die Kritik entlarvt sie aber zugleich in ihrer Funktion, zur Reproduktion der Verhältnisse beizutragen, ohne die es diese Notwendigkeit nicht gäbe. Viertens, Hegels Konzept des Weltgeists nennt Adorno in diesem Sinne eine Ideologie der Naturgeschichte. Marx hingegen sei von der Abschaffbarkeit jener Gesetze ausgegangen. Seine Rede von Naturgeschichte und Naturgesetzlichkeit sei von vornherein kritisch und sei negativ dialektisch. Nicht um Erkenntnis des Weltgeistes sei es Marx gegangen, sondern um eine Phänomenologie des Wiedergeists. Diese dezidiert gegen Hegel gerichtete Formel Adornos schillert allerdings und provoziert die oder mindestens eine für jede kritische Theorie entscheidende Frage. Wie lässt sich die Entdeckung des Scheins der Naturgesetzlichkeit und der Aufweis des Wiedergeistes mit der Aufhebung ihrer sachlichen Form zusammenbringen? Das heißt, wie lässt sich die Aufhebung verwirklichen? Adorno formuliert am Ende des zweiten Modells der negativen Dialektik einen Vorschlag, mit dem er zum dritten Modell, nämlich den Meditationen zur Metaphysik, überleitet, wo er sich dann allerdings doch wieder weit entfernt von Marx oder scheinbar weit entfernt von Marx. In freiem Anschluss an Passagen in Benjamins Trauerspielbuch betont er hier, wie bereits 1932, dass in der naturgeschichtlichen Deutung des Endlichen Natur und Geschichte kommensurabel werden, sofern das Endliche als Vergängnis gedacht werde und also vergänglich gedacht werde. An dieser Stelle kann sich Adorno auch wieder mit Hegel versöhnen, weil dieser bereits das Leben des Absoluten mit der Totalität der Vergängnis alles Endlichen verklärend gleichsetzt und so einen Blick über den Bann hinaus ermöglicht habe. Adorno eröffnet hier also, dass derzeit ein vorsichtiger Blick über den Bann hinaus durchaus möglich und auch deshalb der Weg in die Metaphysik noch offen sei. Mehr nicht. Keine Änderung der Verhältnisse. Keine Ratschläge zur Bestärkung oder Ermächtigung, geschweige denn Motivation oder Provokation. Das aber schaut im Kapital, besonders im ersten Band, ganz anders aus. Und deshalb möchte ich mit Marx auch schließen. Nicht nur ist das Kapital schon stilistisch und rhetorisch kein bloßer Fingerzeig über den Bann hinaus, sondern eine einzige Provokation bzw. ein provozierendes Rütteln am Bann. Darauf kann ich hier nicht näher eingehen, nicht detailliert jedenfalls. Einige wenige Erinnerungen müssen genügen. Das Kapital wimmelt von Denkfiguren, Analogien und Metaphern, die dem Selbstverständnis der sich vernünftig und aufgeklärt dünkenden Menschen fundamental widersprechen. Dazu gehört die so zentrale Rede vom Fetischismus, die Marx ja aus der zeitgenössischen Religionskunde übernimmt, wo der Glaube an und die Beherrschung durch fetische, sogenannten primitiven Religionen zugeschrieben wurde. Dazu gehört zudem das Bild vom Kapital als einem automatischen Subjekt, Die Rede vom Kapital als Vampir, das zur Welt komme, von Kopf bis Zeh, aus allen Poren Blut und Schmutz triefend. Und das ungezügelt bleibt in seinem Werwolfs-Heißhunger nach mehr Arbeit. Zudem wimmelt es im Kapital von paradoxen Hinweisen auf sinnlich-übersinnliche Dinge, auf gegenständlichen Schein, gesellschaftliche Natureigenschaften, auf freiwilliges Gezwungenwerden oder auf das Doppelspiel einer Personifizierung der Sachen einerseits, einer Versachlichung der Person andererseits. Zur Darstellung kommt der ganz normale und zugleich erklärbare Widersinn kapitalistischer Vergesellschaftung. Doch auch wo der Bann nicht dergestalt, wenigstens literarisch, ästhetisch, künstlerisch zerschlagen wird, wo vielmehr nüchtern argumentiert und sachlich demonstriert wird, zeigt uns das Kapital Möglichkeiten auf, die uns ermutigen können, denke ich. Ich möchte dies abschließend noch einmal an einem ausführlichen Zitat aus dem dritten Band zeigen, in dem sich einiges auch noch mal zusammengefasst findet, also zur materialistischen Geschichtsauffassung. Und in dem es aber eigentlich zentral geht, auch nochmal um den Zusammenhang von Natur und Geschichte, von Reich der Notwendigkeit und Reich der Freiheit. Also das Zitat stammt aus dem 48. Kapitel aus dem dritten Band des Kapital über die trinitarische Formel. Zitat: Wir haben gesehen, dass der kapitalistische Produktionsprozess eine geschichtlich bestimmte Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses überhaupt ist. Dieser letztere ist sowohl Produktionsprozess der materiellen Existenzbedingungen des menschlichen Lebens wie in spezifischen historisch-ökonomischen Produktionsverhältnissen vor sich gehender, diesen Produktionsverhältnissen selbst und damit die Träger dieses Prozesses, ihre materiellen Existenzbedingungen und ihre Verhältnisse, das heißt ihre bestimmten ökonomische Gesellschaftsformen, produzierender und reproduzierender Prozess. Denn das Ganze dieser Beziehungen, worin sich die Träger dieser Produktion zur Natur und zueinander befinden, worin sie produzieren, dies Ganze ist eben die Gesellschaft, nach ihrer ökonomischen Struktur betrachtet. Wie alle seine Vorgänger geht der kapitalistische Produktionsprozess unter bestimmten materiellen Bedingungen vor sich, die aber zugleich Träger bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse sind, welche die Individuen im Prozess ihrer Lebensreproduktion eingehen. Jene Bedingungen wie diese Verhältnisse sind einerseits Voraussetzungen, andererseits Resultate und Schöpfungen des kapitalistischen Produktionsprozesses. Sie werden von ihm produziert und reproduziert. Wir sahen ferner, das Kapital und der Kapitalist ist nur das personifizierte Kapital, fungiert im Produktionsprozess nur als Träger des Kapitals. Also das Kapital pumpt in dem ihm entsprechenden gesellschaftlichen Produktionsprozess ein bestimmtes Quantum Mehrarbeit aus den unmittelbaren Produzenten oder Arbeitern heraus. Mehrarbeit, die jenes ohne Äquivalent erhält und die ihrem Wesen nach immer Zwangsarbeit bleibt, wie sehr sie auch das Resultat freier kontraktlicher Übereinkunft ist. Mehr Arbeit überhaupt als Arbeit über das Maß der gegebenen Bedürfnisse hinaus muss immer bleiben. Im kapitalistischen wie im Sklavensystem und so weiter hat sie nur eine antagonistische Form und wird ergänzt durch reinen Müßiggang eines Teils der Gesellschaft. Es ist eine der zivilisatorischen Seiten des Kapitals, dass es diese Mehrarbeit in einer Weise und unter Bedingungen erzwingt, die der Entwicklung der Produktivkräfte, der gesellschaftlichen Verhältnisse und der Schöpfung der Elemente für eine höhere Neubildung vorteilhafter sind als unter den früheren Formen der Sklaverei, Leibeigenschaft und so weiter. Es führt so einerseits eine Stufe herbei, wo der Zwang und die Monopolisierung der gesellschaftlichen Entwicklung durch einen Teil der Gesellschaft auf Kosten des anderen wegfällt. Andererseits schafft sie die materiellen Mittel und den Keim zu Verhältnissen, die in einer höheren Form der Gesellschaft erlauben, diese Mehrarbeit zu verbinden mit einer größeren Beschränkung der materiellen Arbeit überhaupt, gewidmeten Zeit. Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und andere äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört. Es liegt also der Natur der Sache nach jenseits der Sphäre der eigentlichen materiellen Produktion. wie der Wilde mit der Natur ringen muss, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, um sein Leben zu erhalten und zu reproduzieren, so muss es der Zivilisierte. Und er muss es in allen Gesellschaftsformationen und unter allen möglichen Produktionsweisen. Mit seiner Entwicklung erweitert sich dieses Reich der Naturnotwendigkeit, weil die Bedürfnisse, aber zugleich erweitern sich die Produktivkräfte, die diese befriedigen. Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehen, dass der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu werden. Ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter ihren menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehen. Aber es bleibt dies immer ein Reich der Notwendigkeit. Jenseits desselben beginnt die menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf jenem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühen kann. Die Verkürzung des Arbeitstags ist die Grundbedingung. Hier finden sich also, wie gesagt, nochmal ganz viele der angesprochenen Voraussetzungen und Eigenarten der materialistischen Geschichtsauffassung noch einmal wiederholt. Geschichte und Gesellschaft werden verstanden als soziale Praxis, als Produktion und Reproduktion konkreter Verhältnisse und in Wechselwirkung mit Natur, als übergreifender und offener Prozess der Produktivkraftentwicklung, der allein keine Verhältnisse sprengt, aber verschiedene Möglichkeiten eröffnet, gesellschaftliche Verhältnisse und menschliches Leben anders zu gestalten. Wichtig dabei ist der Hinweis auf die Mehrarbeit, die einerseits immer notwendig bleibt, andererseits im Kapitalismus strukturell bedingt enteignet wird. Ebenfalls wichtig ist der Hinweis, dass der Kapitalismus den Keim zu einer höheren Form der Gesellschaft enthält, in der notwendige Arbeit auf das notwendige Minimum reduziert werden könnte und das Reich der Freiheit das Reich der selbstbestimmten freien Lebenszeit wäre. Das ist keine Utopie. Das ist ein Hinweis auf eine reale Möglichkeit. Sie war zu Marx' Zeiten gegeben und es gibt sie heute. Nur ergriffen wurde sie noch nicht. Damit bin ich am Ende und danke für die Aufmerksamkeit.